Yeah.

to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. We're going to have a good time. We're going to have a party. Thank you. We'll be right back.

Show. A5 Heidelberg Richtung Karlsruhe zwischen Tank- und Raststelle Hartwald und Kreuz Waldorf. Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn. Es sind Metallteile in Nähe von der Abfahrt Waldorf-Wiesloch. Bitte dementsprechend vorsichtig fahren. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Tricky.